Stell dir vor, du siehst die Welt und was in ihr passiert, nur auf einer Wand als dunklen Schatten. Diese Art von Leben habe ich bisher geführt, wo nur Schwarz und Weiß Bedeutung hatten. Aber seit du bei mir bist, ist nichts mehr, wie es war. Irgendetwas Großes ist geschehen. Was mir den Blick verschleiert hat, ist plötzlich nicht mehr da. Du lässt mich die ganze Welt mit neuen Augen sehen. Und auf einmal leuchten alle Farben wie noch nie gesehen, hell und wunderschön. Und die Träume, die schon lange starben, stehen neu und klar, plötzlich wieder da. Als trete ich aus einem engen, dunklen Gang ins helle Sommerlicht hinaus. Ich warte darauf schon mein ganzes Leben lang, und nun kenne ich mich nicht mehr aus. All mein Leben sah ich nur Schattierungen von Grau, so als wäre der Vorhang zu mir gezogen. Doch ich ahnte insgeheim schon immer ganz genau, irgendwo erstrahlt ein Regenbogen. Nichts mehr, wie es war. Irgendetwas Großes ist geschehen. Was in mir den Blick verschleiert hat, ist plötzlich nicht mehr da. Plötzlich nicht mehr da. Du lässt mich die ganze mit Welt mit neuen Augen sehen. Wenn ich könnte, sehe ich dich bis in die Ewigkeit pausenlos mit diesen Augen an. Schlag ist für mich nur verlorene Zeit, weil ich weiß, dass ich mich nie satt sehen kann. Vom Sonnenlicht erzählt, wie kann das ein Blinder je verstehen? Blind wie ich war, hab ich nicht mal begriffen, was mir fehlt. Doch du lässt mich die ganze Welt mit neuen Augen.